Lektion 10. Investitionen und Investment. Jeff Gerson ist ein Unternehmer aus Arizona. Er besucht Frau Albert im Investmentbüro Schneider und Wildner in Duisburg. An welcher Art von Investition sind Sie denn besonders interessiert? Ich dachte zunächst daran, mir einige Industrieprojekte im Osten Deutschlands anzusehen. Aber ich möchte auch etwas über Pfandbriefe erfahren. An Aktien sind Sie also nicht interessiert? Nicht in erster Linie. Wenn Sie allerdings etwas ganz Besonderes im Auge haben, sagen Sie mir Bescheid. Gut. An welchen Industriezweigen haben Sie besonders Interesse? Ich war kürzlich in Halle und Cottbus und habe mir dort ein Zementwerk und eine Kabelfabrik angesehen. Sind Sie schon im Gespräch mit den Werken? Nein, ich möchte erst Hintergrundinformationen sowie eine Marktanalyse und Kapitalangaben über die Firmen haben. Wir werden uns selbstverständlich darum kümmern. Der Gedanke, Geld in die östlichen Bundesländer zu investieren, ist mit Sicherheit nicht falsch. An welche Summe dachten Sie? Ach, das hängt ganz vom Projekt ab. Ich kann Ihnen auch die Deutsche Bundesbahn empfehlen. Deren Aktien sind im Allgemeinen sehr stabil. Die Bundesbahn ist eine AG geworden? Ja, die Bahn baut ihr Netz weiter aus und nimmt enorme Erneuerungen vor, vor allem in den östlichen Bundesländern. Was halten Sie denn von Immobilien? Wir gehen davon aus, dass der Immobilienmarkt langfristig stabil bleibt und die Preise bundesweit steigen. Es ist eine gute Anlage. Lohnt es sich denn für mich, mir ein paar Wohnungen oder Häuser anzusehen? Ja, je schneller, desto besser, denn die Grundstückspreise in den östlichen Bundesländern steigen voraussichtlich um weitere 5-10%. Kann ich von Ihnen einige Angebote bekommen? Selbstverständlich. Welche Städte interessieren Sie denn? Magdeburg und Dresden. An welche Adresse darf ich das Material schicken? Ich fliege zwar morgen zurück, bin aber in einem Monat wieder in Deutschland. Trotzdem ist es das Beste, wenn Sie es mir nach Arizona schicken. Hier ist meine Karte. Danke. Darf ich fragen, was Sie zu uns geführt hat? Ein Kollege von der Höchst AG hat sie mir empfohlen. Das hört man gerne. Wir werden Sie also sowohl über Immobilienangebote wie auch Wertpapiere auf dem Laufenden halten. Und wir werden uns sofort an die Marktanalyse der Werke im Halle und Cottbus machen. Prima. Sie können mir jederzeit einen Fax an diese Nummer in Arizona schicken. Das machen wir gerne. Vielen Dank. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ach ja, schicken Sie mir bitte jeden Monat Ihre Rechnung für die Beratungskosten. Ja, natürlich. Und vielen Dank für Ihren Besuch. Sie werden in Kürze von uns hören. Gut. Auf Wiedersehen, Frau Albert. Auf Wiedersehen und guten Flug. Danke. An welcher Art von Investition sind Sie denn besonders interessiert? Ich dachte zunächst daran, mir einige Industrieprojekte im Osten Deutschlands anzusehen. Aber ich möchte auch etwas über Pfandbriefe erfahren. An Aktien sind Sie also nicht interessiert? Nicht in erster Linie. Wenn Sie allerdings etwas ganz Besonderes im Auge haben, sagen Sie mir Bescheid. Gut. An welchen Industriezweigen haben Sie besonders Interesse?